nun doch, dass es ihn gibt. Das glaubten wir kaum, sie lebten einfach und schlicht. Häuser gab es nicht, nur ein offenes Verdeck, ohne Versteck. Sie hausten zusammen, ohne sich zu verdammen, schliefen Seit an Seit, ohne Schwierigkeit. Wir blieben lange dort, gingen schließlich fort und schrieben ein Buch über diesen schönen Ort. Eine Attraktion in unserer Welt, weil das Leben hierzulande nicht gefällt. Ist